So, bei mir ist es 21 Uhr. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es bei euch ist. Wollen wir anfangen? Ja, schieß los. Moment. Jetzt geht's. Jo, na gut, dann fangen wir an. Es ist 21 Uhr. Ich begrüße alle anwesenden Bundesvorstände, Zuhörer, Nachhörer oder sonstige Hörer herzlich zur Bundesvorstandssprechstunde am 7. September 2015 und übergebe, nachdem die Formalität mit Aufzeichnung und Ähnlichem ja soweit geklärt zu sein scheinen, mal direkt an den Bundesvorstand, besonders Sekor, wünsche einen guten Abend und frag euch mal nach eurer bisherigen Woche. Ja, schönen guten Abend zusammen, auch von mir. Ich war am Wochenende in Witten. Da gibt es einen Bürgermeisterkandidaten und ein Team drumherum und die machen da ziemlich guten Wahlkampf und haben vor einigen Wochen mal gefragt, ob ich zur Unterstützung da mal einen Tag vorbeikommen könnte. Mache ich natürlich gerne. Das war eben dann gestern. Die hatten am verkaufsoffenen Sonntag vor so einer Einkaufspassage auf dem Platz so tatsächlich einiges aufgefahren, so wie wir das von solchen Wahlkampf-Events inzwischen kennen. War ganz gut besucht. Es hatte leider ein bisschen schlechtes Wetter, deswegen waren am Anfang ein bisschen wenige Leute da, aber als dann die Sonne irgendwann rauskam, kamen auch die Leute, hat also durchaus gepasst. Der Kandidat macht einen sehr guten Eindruck. Der Wahlkampf ist wirklich gut organisiert, muss man definitiv neidlos anerkennen. Und ich habe mich auf dem Nachhauseweg gefragt, warum das nur bei dem Kandidaten jetzt so ist und ob das möglicherweise Probleme nach sich ziehen könnte, weil wir ja noch mehr Kandidaten haben, die in den nächsten Wochen irgendwo sich zur Wahl stellen um Bürgermeisterämter. An der Stelle hier mal der ganz klare Aufruf, wenn ihr solche Events habt, wenn ihr solche Organisationen habt, wenn ihr irgendeinen besonderen Wahlkampf vor Ort habt und unsere Unterstützung dazu haben wollt, dann sagt uns Bescheid, schickt uns eine Mail oder schickt uns eine Twitter-DM oder ja, schickt uns einen berittenen Boten, das ist völlig egal. Nur sagt uns Bescheid, wenn ihr uns dabei haben wollt, dann finden wir sicherlich eine Möglichkeit, um euch davor zu unterstützen. Und es ist halt nach wie vor so, dass mitunter das Amt, das wir da haben im Bufo, halt den einen oder anderen zusätzlichen Interessenten oder vielleicht doch den einen oder anderen Redakteur der Lokalzeitung neugierig macht und mit zu so einer Veranstaltung hinbringt. Und wenn das geschieht, dann ist da definitiv schon was gewonnen. Also an der Stelle der Aufruf dazu. Ansonsten war es die letzten Tage überschaubar ruhig. Ich habe aber gesehen, dass Marc und Hermi da sind und die waren auf dem Verwaltungstreffen. Und ich habe die Hoffnung, die erzählen uns jetzt ein bisschen, was auf dem Verwaltungstreffen war. Ja, also das Entschuldigung, mach du zuerst. Ja, das Verwaltungstreffen in Süddänemark, also in Kiel, war dieses Mal so ganz im Norden und ja, es war vom Ablauf her so wie immer, also am ersten Tag eine gemeinsame Runde und am zweiten Tag getrennt nach Gänseck Schatzmeister. Nee, es war nicht wie immer, sondern es kam auch noch die IT dazu. Die war dieses Mal zum ersten Mal mit dabei, weil die IT einfach viel mit der Verwaltung zu tun hat. Und ja, zum Inhaltlichen will vielleicht Hermi noch ein bisschen was sagen. Sehr gerne, vielen Dank. Zum Inhalt. Also wir hatten das Motto Segel setzen für 2017 von unseren politisch arbeitenden Vorständen übernommen. Neue Horizonte auch für die Verwaltung. Es gibt ja ab 2016, wenn die ganzen Wahlkämpfe anstehen, durchaus auch diverse Herausforderungen, denen die Verwaltung begegnen muss. Wir haben ja zum Beispiel nächstes Jahr auch unseren 10-jährigen Parteigeburtstag. Das bedeutet auch, dass wir ein paar Daten, die wir seit 10 Jahren sammeln, schreddern dürfen müssen. Da müssen wir uns mal überlegen oder haben wir uns überlegt, wie wir dieser Sache begegnen, weil wir das bisher ja noch nie hatten. Ansonsten haben wir irgendwie so Dinge vorgestellt, wie das neue automatisierte Mahnverfahren, ein Konzept zur besseren Vernetzung und Kommunikation mit den Gliederungen unterhalb der Landesebene. Gordon hat ein neues Fundraising-Tool vorgestellt, was die Anwesenden irgendwie ziemlich gut fanden und das gerne übernehmen möchten. Dazu gibt's aber bald irgendwie eine gesonderte Veranstaltung dafür. Ja, ansonsten, was so Thema war bei den Schatzmeistern bei der Bundes-IT, weiß ich im Moment noch nicht genau. Wir werden aber auf jeden Fall einen Blogpost für das Vorstandsportal noch vorbereiten. Ich hoffe, das kann morgen oder spätestens am Mittwoch raus. Wir haben einzelne Slot auch aufgenommen. Das heißt, es wird auch Videos geben, sobald der Mirko die irgendwie zurechtgestutzt hat und in YouTube gepackt hat. Und ja, alles weitere auf dem Vorstandsportal. Jo, noch Nachtrag von dir, Marc? Nö, ich habe auch nur die Gensec-Seite mitgekriegt und da waren so die wesentlichen Sachen enthalten. Wir haben jetzt leider keinen Schatzmeister dabei, der vielleicht von deren Slot noch ein bisschen was dazu beitragen kann, aber das kommt dann auch im Blogpost. Gut, Esmeralda, was gibt's Neues aus der Geschäftsführung der politischen? Ja, ich weiß jetzt, wie man einen Team PolGF Digest schreibt. Herzlichen Dank an dich nochmal dafür. Ansonsten, was mich jetzt anbelangt, ich bin nach wie vor am Organisieren, Machen, Tun, OTRS-Tickets abarbeiten, telefonieren, dergleichen. Von daher ist es relativ uninteressant im Moment. Gut, so, das wäre dann vermutlich der Bereich Berichterstattung. Falls keiner von euch mehr das nachtragen möchte, gebe ich dann direkt weiter an den Christoph Grüner, der, so wie ich das sehe, schon ungeduldig am Saalmikro wartet. Ja, hier gibt's was Gutes abzuholen. Sekor, du hast mich neugierig gemacht. Ich weiß jetzt, dass in Witten jemand ist, der einen irre geilen Wahlkampf macht. Jetzt würde mich interessieren, was macht der, dass er so einen guten Wahlkampf macht? Und wo kann ich mir eine Scheibe von ihm abschneiden? Sprich, wo finde ich ihn oder wie finde ich ihn? Ich glaube, du kannst ihn am einfachsten finden, wenn du irgendwie googelst nach der Neue für Witten. Das war nämlich so der Slogan für den Wahlkampf, den wir auf die Beine gestellt haben. Was er gemacht hat, lässt sich wahrscheinlich in einem Satz gar nicht vernünftig darstellen. Ich glaube, das Geheimnis dahinter ist, dass er sich Unterstützung geholt hat. Er hat wohl Kontakt mit der kommunalpolitischen Vereinigung in NRW. Das ist so eine Art parteinahe, ferne Stiftung, was auch immer, also ein Verein, die Parteibildung machen. Und die haben anhand eines Bürgermeisterwahlkampfs, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Konzept aufgestellt und haben gesagt, okay, wenn man einen Bürgermeisterwahlkampf machen müsste in einer Stadt, dann würde man folgende Meilensteine aufstellen, würde folgende Aktionen planen, würde folgende Inhalte versuchen umzusetzen und so weiter. Die haben das also im Prinzip so eine Art Schulung draus gemacht oder einen Workshop und haben da eben diese Wahlkampfkampagne geplant. Mit dabei war, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auch der Designer der Kampagne von Gras Pirin. Also durchaus jemand, der weiß, wie man Kampagnen auf die Beine stellt. Und er hat eben, wie mir einer der Kampagnenbeteiligten am Wochenende gesagt hat, er hat, wie war die Formulierung? Er hat sich beratungsoffen gezeigt. Also er hat Vorschläge, also der Kandidat hat Vorschläge angenommen, hat Ideen aufgegriffen und hat also durchaus mitgespielt und nicht gemeint, er kann alles selber alleine und besser. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis draus. Also wenn du nach Witten und Bürgermeister suchst, dann findest du Stefan Borgräfe, der ist unser Kandidat da. Und was sie halt gemacht haben, waren gute Plakate, waren in meinen Augen gute Spots, waren gelungene Veranstaltungen. Sie haben dafür gesorgt, dass sie regelmäßig in den Medien aufgetaucht sind, dass sie bei den Talkshows mit eingeladen waren. Also all das, was man halt üblicherweise macht, aber das eben wirklich sauber geplant. Und was vielleicht noch interessant wäre, wenn es im Anschluss an den Wahlkampf irgendwie so ein How-to und Best-of geben würde. Also das Ganze mal nochmal zusammengefasst in einer Serie von Blogposts oder so, um da einfach auch tatsächlich für andere Wahlkämpfe sich was davon abzuschneiden. Aber falls jemand vorhat, einen ähnlichen Wahlkampf auf die Beine zu stellen, sagt mir Bescheid, dann stelle ich Kontakte her und sorge dafür, dass die Unterstützung in ähnlicher Form möglicherweise nochmal funktioniert. Habe ich das aber richtig verstanden? Der hat sich Know-how von außen geholt? Jein, also diese kommunalpolitische Vereinigung, das sind Piraten. Das ist auch ein Verein, der von den Piraten, von der Piratenfraktion, glaube ich, abhängig mitfinanziert wird vom Landtag oder so. Also das ist nur bedingt Hilfe von außen, aber es ist tatsächlich externe Hilfe. Also er ist nicht in seinem KV unterwegs gewesen und hat sich da die Ideen geholt, sondern realistisch betrachtet tatsächlich wirklich von außen, ja. Okay, das muss ich mal aufschreiben. Kannst du nochmal sagen, wie das heißt? Ich kann es dir gleich direkt sagen. Ich habe im Pad in Zeile 30 den Link dazu gepostet. Ich wollte es gerade sagen, ja. Also Link zum tollen Bürgermeister, künftigen Bürgermeister von Witten steht in Zeile 30 im heutigen Pad 322, falls ihr es noch nicht im Chat gesehen habt. Und wenn wir gerade schon beim Pad sind, dann glaube ich, muss ich da auch gleich bleiben. Außer Christoph hat noch eine weitere Frage. Nee, jetzt gerade nicht, danke. Gut, aber der Serien ist gerade eben hochgesprungen. Wunderbar, dann hast du wahrscheinlich eine Frage. Ja, ist auch die nächste, die im Pad steht. Insofern, eben in der Pressesitzung wurde angesprochen, dass der Nachtragshaushalt verabschiedet wurde und das wurde als Spardiktat bezeichnet. Ich kenne jetzt die Aufschlüsselung da nicht genau, aber es scheint ja doch notwendig zu sein, weniger Ausgaben zu machen. Es hilft natürlich dabei auch, auf der Einnahmenseite zu gucken. Und deswegen die Frage, was tut der Bundesvorstand, um die Einnahmen der Partei zu erhöhen? Also wir tun konkret im Augenblick zwei Dinge greifbar. Und zwar unterstützen wir die LVs, wo wir können, bei den Zahlungserinnerungsläufen und Ähnlichem, damit die da nicht alleine stehen, aber da könnten möglicherweise Marc oder Hermi mehr dazu sagen. Und wir haben eine Ausschreibung für einen Fundraiser produziert, die müsste die nächsten Tage online gehen, in der Hoffnung, dass wir tatsächlich jemanden finden, der den Job spenden von externen einzuwerben, als seine tatsächliche Aufgabe sieht. Und ja, ich bin der Hoffnung, dass sich da jemand findet, der das kann und auf die Art und Weise tatsächlich auch dafür sorgt, dass sich unsere Einnahmenseite wieder ein bisschen verbessert, weil im Augenblick sie tatsächlich desaströs ist. Also ich kann dazu sogar noch irgendwie sehr detailliert ein paar Dinge schildern, gerade weil wir auch beim Verwaltungstreffen jetzt am Wochenende drüber gesprochen haben. Also wir haben zum Beispiel zusammen überlegt, wie wir die Lastschriften-Einzugsquote deutlich erhöhen könnten. Wir haben speziell auch als Gensec-Runde darüber diskutiert, unter dem Motto, zufriedene Mitglieder sind zahlende Mitglieder. Wie gehen wir in Zukunft mit unseren Mitgliedern um? Wie können wir die besser ansprechen? Wie können wir sie besser mit einbeziehen in die Geschehnisse der Partei? Und wie können wir neue Mitglieder besser ansprechen und besser integrieren in das politische Geschehen, in die politische Arbeit? Wie schaffen wir die ganzen Hürden, die es gibt, weitestgehend ab und machen die Hemmschwelle, sich zu beteiligen und mitzumachen, möglichst gering? Das sind lauter so Dinge, die wir als Gensex auf jeden Fall mit beisteuern können. Gibt es da eine Möglichkeit, gerade oder für die Neumitglieder das in Zukunft so zu regeln, dass die automatisch nur noch mit diesem Einzug arbeiten und nicht mehr so wie bisher, vielleicht zahle ich, vielleicht nicht? Ja, was heißt automatisch? Du kannst die Leute dazu ja nicht zwingen, wenn die das nicht möchten und uns kein SEPA-Mandat erteilen, dann können wir denen das ja nicht einfach so vom Konto buchen. Also insofern das nicht, aber grundsätzlich habe ich vor, dass wir unsere ganze Linksammlung, die wir zum Beispiel gerade auf der Webseite haben, unter der Rubrik Mitglied werden, abschaffen und ein kleines das Portal machen, mit allen möglichen Online-Formularen, die das alles ein bisschen netter und hübscher und einfacher gestaltet. Vielleicht ein kurzes, zur kurzen Ergänzung noch. Es ist seit mindestens einem Jahr so, dass jedes Mitglied in der automatischen Begrüßungsmail auch ein SEPA-Mandat zugeschickt bekommt. Also es ist schon so, dass wir natürlich versuchen, irgendwie diesen Lastschriftquote zu erhöhen, aber das halt auch speziell bei Piraten nicht so einfach ist. Ja gut, aber ich meine, wenn ich zum Landratsamt gehe und will mein Auto zulassen, dann kriege ich keine Zulassung ohne SEPA-Mandat. Und das könnte man bei uns genauso machen. Du wirst halt kein Mitglied, wenn du nicht unterschreibst. Fertig. Ja, das wäre eine Möglichkeit, so etwas in die Satzung zu schreiben, aber das muss der Bundesparteitag machen und können wir nicht. Gut, das war die Antwort, die ich wollte. Danke. Okay, dann habe ich noch eine Nachfrage. Dass man auf Gensex-Seite natürlich in Richtung Mitglieder denkt, ist klar. Aber ist in Sachen Schatzmeisterei noch irgendwie was angedacht? Ne, da Marc und ich beide nicht bei der Schatzmeisterrunde anwesend waren und die auch noch nicht fertig waren, als wir gegangen sind, weiß ich jetzt nicht genau konkret, was die so alles diskutiert haben. Also ja, kann ich jetzt gerade leider nichts zu sagen. Was aber auch noch eine Sache war, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass wir über ein neues Fundraising-Tool gesprochen haben. Vielleicht noch ein paar Details dazu. Das ist im Prinzip fertig, kostet die Partei auch nichts und würde eingesetzt werden, auch über den Geschäftsführer des P-Shops, also über Gordon, unter der Prämisse, dass sich die Landesverbände zu gewissen Bedingungen daran beteiligen. Da wird es auch bald eine Ausschreibung geben für ein Team, das das ganze Ding betreuen soll. Aber wie gesagt, dafür wird es irgendwie demnächst eine extra Veranstaltung geben, in dem wir das vielleicht noch ein bisschen vorstellen, mit genug Vorlauf. Und dann gibt es da Konkreteres zu. Okay, danke. Gut, dann glaube ich, ist damit die Frage in Zeile 14 abgearbeitet. Wir können zur Zeile 15 weitergehen. Sind Infos zu diesem Nachtragshaushalt irgendwo veröffentlicht? Das ist eine gute Frage. Also er wird definitiv veröffentlicht. Ich weiß allerdings nicht, ob das schon geschehen ist. Es kann sein, dass Lothar das im Zuge eines Blogposts erst noch machen wollte oder es bereits unter finanzen.piratenpartei.de veröffentlicht ist. Das kann ich nicht sagen. Wenn das eine nicht, dann kommt also auf jeden Fall noch eine Veröffentlichung. Der aktuelle Haushaltsplan ist im Redmind veröffentlicht. Gut. So, jetzt habe ich wieder einen Redner am Saalmikrofon. Den, bitteschön. Ja, ich wollte nur ergänzend zu Hermi sagen, es ist veröffentlicht. Ich habe den Link gerade in den Mumble-Chat gepostet. Vielen Dank. Und vielleicht noch zu dem Kommentar-Chat gerade, es wäre besinnungs- und fantasielos, wenn wir besprechen, wie Mahnverfahren optimiert werden sollen. Das mag richtig sein, wenn man aber bedenkt, dass diese Partei im Moment Außenstände bei ihren Mitgliedern hat von 1,3 Millionen Euro. Wir von 17.000 Mitgliedern nur 6.000 Zahlende haben, dann ist das durchaus ein Punkt, über den man nachdenken sollte, bevor man irgendwie andere Schritte in Betracht zieht, zumindest von Verwaltungsseite aus. Auch wenn man bedenkt, dass sich ja durch die Parteienfinanzierung der Mitgliederausstand eigentlich ja verdoppeln würde. Das kommt noch dazu. So, dann Stefan Ochsenfurt am Mikro. Höre nur ich Stefan nicht oder ist das allgemein zu sehen? Scheiße, hat es aus. So nochmal, Außenstände sind im Wesentlichen jetzt die Mitgliedsbeiträge, die noch nicht bezahlt wurden, oder? Korrekt. Das sind ganz genau die Mitgliedsbeiträge, die noch nicht bezahlt wurden, ja. Ja, danke. Okay, so, jetzt habe ich wieder aktuell niemanden am Saalmikro. Ich gehe also erstmal im Pad weiter zur Frage in Zeile 16. Die da wäre, es wurden einige Spendenaktionen angekündigt, sind inzwischen alle online, habt ihr keinen Überblick? Nein, ich bin gerade am Überlegen, ich erinnere mich an eine Spendenaktion und zwar ging es da um das Thema Freifunkrouter für Flüchtlingsunterkünfte und daraus würde ich gerne nicht eine einfache Spendenaktion, sondern tatsächlich eine Aktion machen, da bin ich noch an der Planung, das zieht sich noch ein bisschen und ansonsten wüsste ich gerade nicht von Spendenaktionen. Falls ich was übersehen habe oder vergessen habe, möchte bitte der Fragesteller sich da nochmal melden. Also ich war zwar nicht der Fragesteller, aber ich habe das mit dem Freifunkroutern angestoßen von vor 2 Wochen und da hattest du mir gesagt, dass du am jetzigen Wochenende irgendein Gespräch führen würdest und dann mir am 7., also heute, sagen könntest, wie es weitergeht. Da würde ich schon drum bitten. Ja, das Gespräch fand statt, ist aber nicht dazu gekommen, was ich mir erhofft hätte, nämlich, dass jemand sagt, okay, ich kümmere mich drum, lass uns daraus eine Auktion machen. Aber das Thema ist nach wie vor interessant und ja, ich muss mal weiter gucken, dass ich jemanden finde, der da tatsächlich eine Aktion draus macht und eine Kampagne drumherum baut. weil da einfach mal ein paar Spenden zu sammeln und ein paar Router irgendwo aufzustellen wahrscheinlich einfach zu kurz greift. Kannst du noch genauer erklären, woran es jetzt genau scheitert? Ich meine, eine Webseite zu kreieren, wo ein Spendenaufruf, du hast mich ja selber darum gebeten, den Text zu schreiben, ich habe es gemacht. Also woran konkret hapert es, damit man das mal vorantreibt? Weil so klingt das jetzt ein bisschen so, als könnte es passieren oder auch nicht passieren. Und ehrlich gesagt, ist mir immer viel zu wichtig und eine Herzensangelegenheit. Und da habe ich eigentlich keine Lust, irgendwie mich hinhalten zu lassen. Okay, es gibt mehrere Gründe, warum das so einfach nur bedingt sinnvoll ist. Erstens haben unsere Schatzmeister gebeten zu bedenken, dass wenn wir Spenden einsammeln, um davon andere zu unterstützen, es möglicherweise heikel wird mit der Parteienfinanzierung, weil die Zuwendungen an Parteien eine besondere steuerliche Berücksichtigung finden. Das heißt also im Klartext, wir können nicht einfach hergehen und Spenden einwerben für einen Zweck, der außerhalb unserer politischen Arbeit liegt. Jetzt könnte man das mit den Freifunkroutern vielleicht so lösen, dass wir für Spenden aufrufen, für eine bestimmte Organisation und nicht für uns selber. Aber da sehe ich dann die Kritik aus den eigenen Reihen, wie wir bei unserer derzeitigen klammen Haushaltslage auf die idiotische Idee kommen können und Spenden für eine andere Organisation einzuwerben. Das lässt sich auch nicht wirklich gut darstellen. Deswegen ist es nicht eben so einfach, einen Text online zu stellen und zu sagen, so, jetzt sammeln wir Geld und dann bauen wir irgendwo Router auf. Nichtsdestotrotz halte ich das Thema aber für sehr interessant und würde das gerne tatsächlich so umsetzen, dass wir dann am Ende für die Flüchtlinge einen schnellen Internetzugang haben und wir dabei aber nicht irgendwo in eine rechtliche Grauzone kommen oder irgendwie Ärger mit unserer Parteienfinanzierung bekommen und im Idealfall das Thema dann eben auch nutzen, um unsere Mitglieder zu motivieren, uns mal wieder positiv zu sehen. Also möchte ich, dass wir versuchen, aus dem Thema, das du da vorgeschlagen hast, eine richtige Kampagne zu machen, bei der eben mehr passiert, als Spenden zu sammeln und Freifunkrouter irgendwo aufzustellen und zu hoffen, dass das am Ende alles gut wird. Was noch ein Problem ist, ist, dass man mir gesagt hat, dass Freifunkinitiativen in ganz Deutschland nur noch zum Teil begeistert sind, wenn die Piraten sich um dieses Thema kümmern. Da ist wohl so das eine oder andere in der Vergangenheit nicht ganz gelaufen. Das sind Punkte, die man tatsächlich an der Stelle auch noch vorher klären müsste. Aber ich habe da jemanden, der sich in dem Thema gut auskennt und versprochen hat, da Input dazu zu liefern. Aber nochmal, das Thema ist wichtig. Ich würde es gerne vorantreiben und auch mehr drum machen. Allerdings eben nicht in der einfachen Lösung, irgendwo einen Spendenaufruf zu stellen. Was ich gerne noch dazu ergänzen möchte, ich würde auch gerne nochmal betonen, diverse Freifunk-Communities ein sehr großes Problem damit haben, dass wir zum Beispiel die Freifunk-Router jetzt in unserem P-Shop anbieten. Es gab da auch schon von einigen Communities erzürnte Anrufe, die mit einer öffentlichen Distanzierung gedroht haben, konnten das aber alles nochmal irgendwie nett abwiegeln und zum Guten wenden. Deswegen ist das halt heikel, aufzurufen, explizit dazu, irgendwie für Spenden, für Freifunk im Rahmen der Partei. Da gibt's einfach Befindlichkeiten und die möchten wir auch nicht wecken. Was zum Beispiel eine Alternative wäre, ist, wenn man mit der jeweiligen Community vor Ort vielleicht einen Deal machen könnte, dass die halt einfach zum Beispiel die Router in unserem Shop bewerben und vielleicht dort beziehen. Das hilft uns bei der Generierung von Parteienfinanzierung letzten Endes genauso wie eine Spende. Was auch noch zu bedenken ist, dass die ganzen Freifunker im Moment auf dem letzten Loch pfeifen, weil sie einfach nicht genug Leute haben. Also da Router zur Verfügung zu stellen, ist schön und gut. Und jetzt irgendwie auf die Welle aufspringen mit Router und Freifunk für Flüchtlingsheime ist auch eine super geile Sache, ohne Zweifel. Es muss dann aber auch genug Manpower da sein, die das Zeug verteilt und aufstellt. Und also zumindest hier im Rheinland oder in NRW sehe ich da halt arge Manpower-Probleme, das Ganze zu bewältigen. Ja, dann vielleicht einen kurzen Nachsatz. Also ich sehe darin schon eine politische Aussage, wenn wir Freifunk für Flüchtlinge bereitstellen. Aber mein Gott, das kann man ja sehen, wie man will. subsumiert klingt das jetzt so, als wenn nichts passieren würde, aus meiner Sicht. Also nichts in absehbarer Zeit. Und das finde ich schon sehr schade. Aber na gut, ich kann es nicht ändern. Darf ich ganz kurz? Ich wollte gerade kurz gucken, wenn es zum Thema noch ein Nachsatz ist, dann machst du gerne, ja. Was ist, haben wir denn das Finanzproblem, also das rechtliche Problem auch, wenn die Router weiterhin uns gehören, wenn wir sie sozusagen nur kaufen und dann sozusagen leihweise zur Verfügung stellen? Nein, das wäre unter Umständen tatsächlich eine Lösung. Allerdings weiß ich nicht, was unsere Schatzmeister dazu sagen, wenn wir irgendwie 100 Router auf ganz Deutschland verteilt irgendwo stehen haben und da eine Inventarisierung durchführen müssen oder so. Keine Ahnung. Darf ich kurz mal, wenn das von Gliederungen ausgeht und damit die Partei Router verleiht, bringt uns das überhaupt nichts, wenn die Gliederungen die Router beim P-Shop kaufen, weil das ein parteiinterner Umsatz ist, der nicht auf die Parteienfinanzierung angerechnet wird. Aber dafür hätten wir die Spenden dann als parteienfinanzierungswirksam. Also das wäre vielleicht eine Lösung, die wir da in die Diskussion mal mit einbringen könnten. Ich hätte auch noch was zu dem Thema, darf ich? Ich hätte dich jetzt eh als Nächsten aufgerufen, aber so hau raus. Du darfst gerne reden, also ich hindere dich nicht. Okay, jetzt haben wir ihn verschreckt. Ich finde es eine tolle Idee. Ich würde den Leuten allerdings natürlich darauf hinweisen, ihr könnt die Router im P-Shop erwerben, ihr könnt sie aber auch woanders kaufen. So, ihr könnt sie bei uns kaufen, Hinweis, ja, aber geht auch so, weil sonst sind die Freifunkleute, denke ich. Und des Weiteren, wir versuchen ja hier gerade, also ich und so ein Mensch, der so locker an den CCC angebandet ist, selber so ein Freifunk-Projekt aufzubauen. Das ist allerdings, steckt jetzt noch so ein bisschen fest, weil erstmal mein Auto gestorben ist. Aber das geht hier also wirklich um 5000 Flüchtlinge oder so. Und die Probleme, die wir damit haben, ist, das eine ist natürlich eine Finanzierung zu finden, wo es im Augenblick üblich ist, einfach die lokalen wohltätigen Organisationen, Clubs und so weiter abzuklappern und zu versuchen, dann so eine Finanzierung aufzustellen. Dann gibt es natürlich ein zweites Problem, das ist natürlich, wer installiert das dann? Ja? Und das dritte Problem, wo ich nicht weiß, ob die Piraten nicht vielleicht auch noch was beitragen können, wir müssen entsprechende Behördengänge machen. Ja? Das heißt, wir müssen uns eine Genehmigung bei der Stadt, in Hessen bei der Stadt und dann beim Bund holen. Ehrlich gesagt, ich stehe ziemlich im Wald, was diese Behördengänge angeht. Da sagte der Christus, er will mir da helfen, mich unterstützen. Aber können wir denn nicht generell Hilfe bei den Behördengängen anbieten? Also vielleicht ein How-To oder ein Leitfaden, das ist nach Bundesland unterschiedlich. Kann sich nicht jemand hinsetzen und einfach sagen, so geht ihr damit zu den Behörden, so kriegt ihr diese Gänge hin. Das wäre ja eine Sache, die könnte man eigentlich relativ flott machen und dann halt so ein Wiki draus machen oder irgendwie so ein paar pro Bundesland ein PDF oder sowas, dass die Leute da nicht so rat da rumstehen, wie es uns jetzt erstmal ging. Okay, aber gerade in Hessen gibt es doch einige Piraten, die in dem Thema Freifunk aktiv sind und genau das doch wissen müssten, oder? Ja, korrekt. Und Christus hat mir zugesagt, mich an diese Leute zu verweisen und so weiter. Aber wenn wir daraus ja eine größere Aktion machen, dann sollte man doch einfach mal so ein FAQ, wie erledige ich die Behörden, Dinge pro Bundesland einmal aufgeschlüsselt, irgendwie gleich noch da zustellen. Ja, weil dann kann ich mir nämlich das PDF runterladen und weiß dann, was ich zu tun habe. Ja, und muss hier nicht ein Christus und dann der Pirat weiß was und so was. Gut, aber da hängt es dann an dem Problem, dass sich jemand hinsetzen muss und die How-To's tippen muss und sie ins Wiki stellen muss. Aber möglicherweise ist das tatsächlich eine gute Anregung, um da etwas zu vereinfachen, da hast du recht. Des Weiteren, natürlich, wenn wir hier einen Spendenaufruf machen, kann ich natürlich auch nur dazu raten, den entsprechenden wohltätigen Organisationen halt, die wenigstens darüber in Kenntnis zu setzen, ob das jetzt hier irgendwie eine große wohltätige Organisation ist oder ob's Lions Club sind oder was weiß ich, dass man die insofern informiert, so hier, da wird das getan. Ob wir das von der Partei aus machen, ist ja wohl noch nicht können, ist ja anscheinend noch nicht geklärt, aber ja. Okay, das waren jetzt meine Gedanken dazu. Ich verdrück mich wieder darunter, ja. Okay, also wie gesagt, ich bin dran. Ich werde mal gucken, dass wir da zeitnah tatsächlich was bewegt bekommen und halte dich auf dem Laufenden, wenn du nachfragst. So wie, ja, ist ja hier jeden Montag. Gut, dann gebe ich weiter an Roter Korsar. Ich höre nichts. Roter Korsar, die zweite. Zum dritten und letzten. Scheinbar nicht. Falls du irgendwelche Technikprobleme hast, klär das. Wenn du danach wieder hochkommst, dann nehme ich dich ein bisschen bevorzugt dran, falls du es nochmal schaffen solltest und die Frage dann noch aktuell ist. Jetzt erstmal nochmal Stefan. Ja, danke. Ich wollte mich jetzt heute zurückhalten eigentlich, zurücknehmen, aber ich schaff's nicht. Ich find's irgendwie traurig und beschämend, dann, wenn ich das jetzt anhöre mit den 100 Routern hier, 100 Freifunkgeräten, wie jetzt Anders normal auch gesagt hat, also der Klaas, vielleicht ein Budget von 1500 oder 2000 Euro und da wird ein Trara gemacht. Dabei steht jetzt der Winter vor der Tür und die 800.000 Flüchtlinge haben ein Problem, da irgendwo ja vielleicht ein Obdach zu finden oder so, wo sie es warm haben. Aber Piraten gucken, die Aktion hier, wir könnten mehr draus Kapital schlagen, sag ich mal ganz krass, mit unseren 100 Freifunkdingern hier möglichst Flüchtlingscamps so noch da aufzuschlagen. Also ich finde das echt paradox und weiß nicht. Das Oberste solle das nicht sein, irgendwo. Stefan, dann lass es uns doch ganz einfach machen. Wir teilen uns die Arbeit. Wir kümmern uns darum, dass die Leute, die hier ankommen, einen Internetzugang haben, dass sie die Möglichkeit haben, mit den Leuten, die vielleicht noch irgendwo auf der Flucht sind, die sie kennen, Kontakt aufzunehmen, dass sie möglicherweise auch mit den Leuten, die sie zurückgelassen haben, Kontakt aufnehmen können, weil ich glaube, dass das für die ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen werden wir uns darum kümmern. Wenn du glaubst, dass ein anderes Ding wesentlich wichtiger ist, dann laber mich nicht zu, sondern geh einfach her und kümmere dich drum, such Leute, die Unterkünfte bereitstellen, organisiert es, dass diese Unterkünfte dann auch tatsächlich nutzbar sind. Und das ist Aufgabe einer Partei, aber ich will ja da nicht reinreden. Stefan, nicht dazwischen quatschen. Erst dem Sieger zuhören, dann darauf nochmal antworten. Nein, passt schon. Ich bin fertig. BTW, ich glaube, die meisten haben Handys, hat es geheißen, und die haben bestimmt GSM-Netz oder sowas. Ich weiß nicht, ob die alle Router brauchen. Mit dem GSM-Netz gehst du als neu ankommender Flüchtling hier ins Internet. Ach komm, Stefan, lass uns die Diskussion abbrechen, die führt zu nichts. Ja, ich wollte dann mit dir diskutieren, weil sie es nochmal eingeworfen haben, ja. Ich kann mich da schlecht zurückhalten. Alles klar. So, das wird es. Jetzt ist der Rote Korsar vom Mikro weg. Ich habe sonst aktuell niemand am Mikro. Ich gucke also kurz rüber in Z und wir sind in Zeile 17 mit, ich glaube, das ist ein Zitat eines Tweets von Sascha Brandhoff. Ich kann es gerade nicht sicher sagen, weil der Link tot ist, der damit drin steht. Es steht jedenfalls die Frage drin, hallo liebe Piraten, ich frage einfach nochmal und hoffe auf Antwort. Wie viele von den 100.000 Unterschriften gegen die VDS habt ihr jetzt? Ja, ich habe den Tweet heute gesehen, nur Diskussionen auf Twitter sind relativ wenig zielführend. Es ist tatsächlich ein Problem, dass wir nicht angegeben haben, dass die Unterschriften möglichst umgehend oder zeitnah an die Bundesgeschäftsstelle geschickt werden sollen. Deswegen haben wir schlicht und ergreifend nicht den Hauch einer Ahnung, wie viele Unterschriften jetzt gesammelt wurden. Wir haben in der Geschäftsstelle mal eben nur irgendwie ein paar hundert, die vor Wochen eingetrudelt sind, und alles andere muss noch bei den Leuten liegen, die am Wochenende gesammelt haben. Dass aber Unterschriften gesammelt wurden, das habe ich an verschiedenen Tweets gesehen, das habe ich beispielsweise auch Saarländischer Rundfunk oder so, glaube ich, hat über die Piraten im Saarland berichtet, die Unterschriften gesammelt haben. Also es wurden Unterschriften gesammelt, aber die sind noch nicht zentral in der Bundesgeschäftsstelle eingegangen und demzufolge haben wir dafür leider noch keine Zahl. Möglicherweise kann es Sascha auch jemand mitteilen, wenn er möchte auf die Antwort, auf die Frage eine Antwort geben. Okay, Sinn. Dann, ich habe nach wie vor jemanden am Saalmikro und springe zur nächsten Frage. Als da wäre, in der Zeile 18 wurde wie angekündigt auch das Web-to-Print-Tool für den P-Shop auf dem Verwaltungstreffen vorgestellt, beziehungsweise wann steht es den wahlkämpfenden Ländern zur Verfügung? Ja, die Frage kann ich zusammen mit der Frage in Zeile 19 beantworten, ob das Geld von der Spendenaktion schon beim Shop gelandet ist. Ja, das Portal hätte jetzt am Wochenende vorgestellt werden sollen. Nein, es wurde nicht vorgestellt aus Gründen, die etwas zu tun haben mit ich sag jetzt mal, mit dem Transfer der Finanzen zum P-Shop-Konto hin. Sobald das Geld da ist, wird es innerhalb einer Woche online sein, das Portal. Es wird auf jeden Fall hoffentlich, sofern das alles funktioniert, mit dem Geld, nächste Woche da sein. Ich tippe auf Mittwoch oder Donnerstag. Okay, danke dir dafür. Mittwoch oder Donnerstag, dann kommen wir zur Zeile 19, da nach wie vor unser Saalmikro ist. Ist das Geld aus Hermes Spendenaktion für die Web-to-Print-Aktion schon beim P-Shop gelandet? Naja, das war eine Antwort, die gerade schon gegeben wurde. Na gut, in dem Fall, ja, ich bin jetzt in dem Thema nicht drin und war mir nicht sicher, ob die Fragen jetzt komplementär sind oder ergänzend oder was auch immer. Bim ist am Mikro. Bim, bitte. Ja, ich habe da noch mal eine Ergänzungsfrage an Hermi. Ich habe das im LV Bayern mitbekommen, der auch 500 Euro gespendet hat für diese Aktion. Das ist jetzt nach meiner Erinnerung 4 oder 5 Wochen her. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass das Online-Gehen vom Webshop davon abhängt, dass das Geld, das Konto von dem Webshop eingeht? Erste Frage, wenn die Antwort ja lautet, dann hätte ich schon ganz gern ein bisschen präziser die Antwort. Wo hakt's denn, dass das Geld bislang nicht weitergeleitet worden ist? Also das Geld muss nicht zwangsweise auf dem Konto des P-Shops ankommen, sondern es muss einfach geklärt sein, wie die entsprechenden Rechnungen bezahlt werden. Und diesbezüglich gab es wohl Schwierigkeiten bzw. Kommunikationsprobleme. Ich weiß es, kann es da nicht so genau sagen und möchte ich an dieser Stelle jetzt auch nicht genau erörtern. Okay, jetzt sind wir in einer interessanten Situation. Ach nein, halt, ich sehe Zeile 20 eine neue Frage. Ich wollte nämlich gerade schon darauf hinweisen, dass mir die Fragen ausgehen, was ich auch noch nie hatte. Zeile 20 im Pad. Hermi, was ist aus den Aktualisierungen des Flyers der AG Inklusion geworden? Keine Ahnung, was genau konkret mit der Aktualisierung. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich irgendwie einen Link per Mail geschickt bekommen. Den habe ich in das Übersichtspad mit den ganzen Verlinkungen zu den Flyern eingetragen und das wartet jetzt da darauf, dass es halt irgendwie von den entsprechenden Stellen überarbeitet wird. Ich selber aktualisiere die Flyer nicht und ich selber bin auch kein Gestalter, der sich konkret um die Gestaltung der Flyer kümmert. Okay, gut. Dann bin ich jetzt, glaube ich, an einem Punkt, an dem ich noch nie war, weil ich habe keine Fragen mehr im Pad, so wie ich das sehe. Ich habe auch keine Fragen denn mehr am Mikro. Das ist ja blöd jetzt. Ah, ich sehe gerade jemanden, der im Pad schreibt. Prinzipiell möchte ich hier nochmal darauf hingewiesen haben, dass mir Fragen am Mikro natürlich immer lieber sind. Aber ich warte mal kurz, bis da jemand in Zeile 21 etwas getippt hat. Ansonsten, lieber Geoffrey, ist nicht weiter tragisch, wenn keine Fragen mehr da sind und alles für heute beantwortet ist. 21.40 Uhr wäre jetzt auch nicht so schlimm, um zu sagen, okay, liebe Leute, lass uns Feier machen, wir treffen uns nächsten Montag wieder. Aber das wäre jetzt nur so ein sehr konstruktiver Vorschlag von meiner Seite. Ja, du hast auch vollkommen recht, aber ich fühle mich dann gerade halt irgendwie wie jemand, der gerade einen Sack mit Geld vor seiner Haustür gefunden hat. Irgendwie kommt einem das falsch vor. Na gut, aber ich habe Fragen. Also, Punkt 1, Zeile 21. Was will der... Nee, Moment, die Frage ist noch nicht fertig formuliert. Hier stehen noch keine Fragen. Ich warte jetzt einfach nochmal kurz, bis... Aber ich kann das schon mal aufnehmen, was in der Zeile 22 stand. Nein, ich bin nicht froh, wenn die Sprechstunde vorbei ist. Ich plaudere gerne mit euch. Nur wenn keine Fragen mehr kommen, dann hier zu sitzen und zu trommeln, ist jetzt auch Schmarrn, weil ja, ich sitze jetzt seit 19.30 Uhr vorm Rechner mit Mumble und ja, wenn dann Feierabend ist, ist auch gut. Also ist jetzt nicht tragisch und auch nicht so, dass ich dann weine. Aber ich bin nach wie vor gerne hier, ich plaudere gerne mit euch. Wenn ihr Fragen habt, dann kommt einfach ans Mikro, redet mit mir oder tippt in Gottes Namen ins Pad. Aber erstmal haben wir einen über die Zeitretter, weil der Christoph wieder am Mikro ist und was fragen will, glaube ich. Ja, genau. Wenn denn ein wahlkämpfender Verband, auch ein kleinerer Verband, vielleicht ein Kreisverband oder ein Bürgermeisterkandidat, dich oder ein anderes Bufo-Mitglied für eine Wahlkampfveranstaltung haben will, wie läuft das Spezielle ab? Muss da der jeweilige Verband oder Kandidierende schauen, dass er die Kosten irgendwie reinbekommt oder könnt ihr das über die Bufo-Kosten abdecken oder Bufo-Reisekosten? Wie würde sowas funktionieren? Okay, Christoph, wir tun jetzt einfach mal so, als wären wir hier ganz unter uns und es besteht absolut keine Gefahr, dass meine Schatzmeister das hier irgendwann mal hören oder davon hören, was ich hier sage. Ich rechne das im Zweifel über die Reisekosten des Bufos ab und spende einen Teil, lass mir einen Teil ausbezahlen, so wie ich das in der Vergangenheit eben auch immer gemacht habe. Aber es ist nicht so, dass wenn irgendwo ein Kreisverband eine Veranstaltung hat und hätte, dass ich damit hinkomme, dass sie dann erstmal Spenden sammeln müssen, um meine Anfahrt zu bezahlen. Also ich glaube, das muss dann sich die Partei schon irgendwie anders organisieren. Demzufolge, nö, brauchst du keinen Kopf machen. Wenn irgendjemand eine Veranstaltung hat, einen Wahlkampf hat, meinetwegen einen interessanten Stammtisch, dann sag Bescheid, wenn es in den Terminplan passt, wenn es sich organisieren lässt, dann kommt gerne jemand von uns vorbei und unterstützt, wo immer wir können. Ich habe dazu auch im Pad in Zeile 34, in Zeile 36 einen Link zu unserem How-To-Antrag an den Bundesvorstand How-To-Rent-Bufo verlinkt. Ich muss mir mal den Link ganz kurz aufrufen und so gucken, was er mir da so... Nur mal so, by the way, der Bund ist ja finanziell wirklich ganz, ganz arm dran. Das heißt also, wenn wir gut situierte KVs oder Gliederungen haben, wären wir natürlich auch dankbar, wenn die Reisekosten bezuschussen würden. Genau das wäre an der Stelle noch wichtig zu erwähnen, Christoph. Also falls es sich um einen wohlhabenden KV handelt, dann sind wir da definitiv wahrscheinlich ordentlich. Wenn du zu einem wohlhabenden KV eingeladen würdest, würde mich das sehr wundern, denn der wäre wohl nicht in der Piratenpartei. Na, das stimmt nicht. Es gibt tatsächlich einige Kreise, die deutlich mehr Geld auf der Seite haben, verglichen mit der Größe, der Anzahl der Mitglieder und so weiter, als mancher Landesverband oder gerade wir als bettelarmer Bundesvorstand. Okay, wie viel müsste ich dann in meinem KV haben, damit ich als reicher Verband Geld? Ich sag mal, wenn du 5 Mitglieder hast und mehr als 1.000 Euro auf dem Konto. Scheiße. Okay. Also ich möchte da auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ich kenne Kreisverbände, die haben mehr Geld auf ihrem Konto, als unser PolGF für Veranstaltungen für ein Jahr zur Verfügung hat. Nur mal so am Rande. Also ja, da ist tatsächlich in unserer Parteienfinanzierung, in unserer Verteilung der, in der parteiinternen Verteilung der Finanzierung so ein leichtes Ungleichgewicht entstanden. Würde ich zumindest mal so sagen. Mag der ein oder andere Landes- oder Bezirksschatzmeister anders sehen, aber ich glaube, dass wir da im Augenblick in einem Zustand sind, der suboptimal ist. Aber das ist eine andere Diskussion, die können wir gerne separat führen. Ja gut, aber wenn sonst nichts anliegt, hätte ich noch eine Hermi-Frage. Malen wir jetzt einfach mal eine Fabelfigur an eine große Wand und gehen davon aus, dass ein Landesverband nächstes Jahr den Kampf um die 1%-Hürde verliert und quasi aus der Parteienfinanzierung rausfällt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das Geld, das die Landesverbände bekommen für aus der Parteienfinanzierung, wird dem Bundesverband abgezogen. Das heißt, wenn meine Information stimmt, würde uns bundesweit kein Geld verloren gehen. Erstens, ist das richtig? Und zweitens, gibt es da irgendeinen Mechanismus, dass dann über den Bund das Geld wieder in die Länder fließen? Also Disclaimer, ich gänse kein Schatzmeister. Ich habe diese unendlichen Weiten des Länderfinanzausgleichs haben sich mir noch nicht vollständig und komplett erschlossen. Also was ich sagen kann ist, von der Parteienfinanzierung bekommt der Bundesverband 15%, der Rest geht in die Länder ab nach einem bestimmten sehr komplizierten Verteilungsschlüssel. Was jetzt konkret passiert, wenn ein Land nicht mehr im Landtag ist, ich habe keine Ahnung, was das finanziell für Konsequenzen sind. Keine Ahnung. Ich gebe aber zu bedenken, dass wir ja diesen Satzungsänderungsantrag 1 hatten mit dem sogenannten Schatzmeisterclub. Das wird die gesamte Verteilung der Finanzen ja dahingehend beeinflussen, dass zuerst irgendwie die Grundversorgung für die ganze Partei abgezogen wird von der Parteienfinanzierung, danach die 15% vom Bund und dann die Verteilung an die Länder geregelt wird. Also vom Grundsatz her ist es schon so, dass die dass erst quasi die Landesansprüche bedient werden und danach der Bund bis zur entsprechenden Obergrenze bedient wird. Wenn jetzt quasi ein Land rausfliegt aus der Parteienfinanzierung, dann ist quasi dieser Anteil der Einnahmen wird dann dem Bund insofern zugerechnet, solange die entsprechende Obergrenze nicht erreicht wird, was bei uns jetzt wahrscheinlich auch nicht der Fall wäre. Das heißt, bei uns würde wahrscheinlich tatsächlich nichts verloren gehen für die Gesamtpartei. Eine Partei, die selber nichts, ein Landesverband, der selber nichts vom Landtag bekommt, ist quasi automatisch ein Niemerland im Länderfinanzausgleich und erhält dadurch dann einen Teil dieser Einnahmen vom Bund wieder zurück. Okay, danke für die Antwort und Entschuldigung, ich weiß aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund, habe ich dich jetzt mit Schatzmeisterei in Verbindung gebracht, Herr. Okay, kein Problem. So, jetzt glaube ich, ist die Frage von Christoph soweit beantwortet. Ich gucke jetzt mal kurz. Ich habe hier in Frage 21 eine Zeile. In Zeile 21 eine Frage. Die ist sehr lang und Disclaimer, ich habe sie gerade gelesen und steige nicht ganz durch. Ich lese sie jetzt vor und hoffe, dass jemand sie beantworten kann. Ich bin nämlich da nicht in dem Thema drin. Also, was will der Bufo bezüglich der Aktion in Berlin, wo Seko ja schon in der vorausgegangenen Amtsperiode angekündigt hatte, dass insbesondere die Landesvorstände und die Schatzmeister Gensex die Beiträge aus den vergangenen Jahren seit 2011 und die zugehörige Parteienfinanzierung gestundet, also gestrichen, gewährt werde. Darüber hat die Landespiraten und die Marina in Kassel Vorschläge diskutiert. Ist für dieses Problem in Zukunft mehr Offenheit geplant, Transparenz und so? Der Haushalt der Landes- und Kreisverbände gestaltet sich seitdem schwierig, da der Dialog mit der Basis nicht vorankommt. Und für die politische Arbeit der Gesamtpartei, auch im Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen, ist das entscheidend. Basisdemokratie steht und fällt mit der Motivation aller Mitglieder. Ich habe das jetzt für die Aufstellung komplett vorgelesen und wünsche mir, dass mir die Verwaltung sagt, was ich da gerade vorgelesen habe. Ich steige nämlich nicht durch. Ich habe die Frage auch nicht verstanden. Okay, ich auch nicht, aber es gibt einen Punkt, den man vielleicht herausgreifen könnte, und zwar, da steht Berlin. Und was die in Berlin mit den gestundeten, gestrichenen, dazu kann ich beim besten Willen nichts sagen. Also da müsste man Harry fragen, der ist Schatzmeister in Berlin, oder Bruno, der ist Vorsitzender. Die dürften eher wissen, was sie da gemacht und beschlossen und getan haben und wie sie damit umgehen. Möglicherweise wüssten auch unsere Schatzmeister etwas dazu zu sagen, weil sie davon in Kenntnis gesetzt wurden, aber bei mir ist nichts davon angekommen. So. Zeile 22, lieber Geoffrey, würde ich nicht als Frage werten, sondern als Statement, das an dieser Stelle keinen Sinn macht. Ich habe auch gerade versucht nachzuvollziehen, worum es da geht. Ja. Zeile 23, was tut der Bufo gegen sinkende Mitgliederzahlen? Nichts. Wir haben sie in der Vergangenheit sogar aktiv noch herbeigeführt, indem wir den Anträgen bzw. den Wünschen der jeweiligen Landesverbände, Mitglieder aus unserer Datenbank zu streichen, die nicht gezahlt haben oder de facto nie richtig aufgenommen wurden, nachgekommen sind und damit unsere Mitgliederzahlen noch weiter reduziert haben. Also gegen die sinkenden Mitgliederzahlen in unserer Datenbank tun wir eher nichts, sondern eher was dafür. Was wir aber machen ist, wir machen unseren Job. Wir sorgen dafür, dass in dieser Partei keine großen Auseinandersetzungen intern des Bundesvorstands stattfinden, dass keine Auseinandersetzungen mit Gliederungen stattfinden, über die man Popcorn futternd sich auf die nächste Bundesvorstandssitzung freut. Wir sorgen dafür, dass wenn irgendwo Veranstaltungen sind, wo jemand vom Bufo sein sollte, jemand vom Bufo ist, wir kümmern uns darum, dass die Gliederungen miteinander reden, dass der Kontakt zwischen den Gliederungen und dem Bundesvorstand funktioniert. Wir kümmern uns darum, dass die Verwaltung in dieser Partei funktioniert und souverän und gelassen weiterläuft, auch wenn es mal Diskussionen gibt. Wir kümmern uns darum, dass man in dieser Partei Politik machen kann, und zwar ohne, dass man für seine politischen Aktionen angegiftet wird. Das heißt, wir tun eine ganze Menge, um diese Partei zu beruhigen und dafür zu sorgen, dass ein positives Bild der Piratenpartei nach außen entstehen kann, weil nichts hat uns mehr geschadet als die jämmerlichen öffentlichen Auseinandersetzungen, die dann am Schluss über Spiegel Online und Konsorten geführt wurden. Das war mit Sicherheit so das Schlechteste, was wir in den letzten Jahren an PR und Öffentlichkeit hatten. Also der Bundesvorstand tut eine ganze Menge, um sich darum zu kümmern, dass wir in ruhiges Fahrwasser kommen und als nächster Schritt dann wieder politische Erfolge feiern können. Auch dazu tut der Bundesvorstand tatsächlich etwas. Wir haben ein Konzept ausgearbeitet, wie man die Öffentlichkeitsarbeit so umgestaltet und umstrukturiert, dass wir in den nächsten Wahlkämpfen eine Chance haben, wahrgenommen zu werden. Wir versuchen, die Leute, die noch da sind, zu motivieren, sich um die Gestaltung von Flyern und Plakaten zu kümmern. Wir unterstützen die Landesverbände, die Wahlkampf haben, wie wir es in Hamburg und Bremen gemacht haben und wie wir selbstverständlich auch in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt als nächstes anschließend in Berlin tun werden. Selbstverständlich sind wir auch da, wenn es darum geht, in den Wahlkämpfen beispielsweise in Hessen oder jetzt dann auch irgendwann in Niedersachsen zu unterstützen und zu helfen. Das heißt, wenn ihr den Bufo braucht, dann sagt halt einfach Bescheid. Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, dass der gesamte Bundesvorstand alles in seinen Möglichkeiten Stehende tut, um für diese Partei zu arbeiten und dafür zu kämpfen, dass unsere Mitglieder wieder sagen können, hey cool, wir sind Piraten, wir tun etwas, es bewegt sich etwas und es bewegt sich in die richtige Richtung. Und ergänzend dazu möchte ich anmerken, dass es gar nicht die Hauptaufgabe des Bundesvorstands ist, eine Mitgliederbetreuung vorzunehmen, da die Mitgliedschaft bei der niedrigsten Gliederung erworben wird und dort auch so die Kontaktpflege und der Aufbau von Beziehungen zu einem Mitglied, also alles das, was ein Mitglied tatsächlich motivieren könnte, mitzuarbeiten und zufrieden mit seiner Partei zu sein, auch vorrangig irgendwie dort vor Ort geschehen sollte. Vor allem war es die letzten Jahre so, dass die Landesverbände gar nicht gewünscht haben, dass sich die Bundesebene da in irgendeiner Form einmischt. Das ändert sich jetzt gerade langsam. Ich kann auch immer nur betonen, dass unser Projekt mit der zentralen Mitgliederverwaltung /Betreuung mit den ersten Landesverbänden hervorragend funktioniert. Da entsteht gerade ein sehr gutes Team und wir sind ganz langsam dabei, das zu ändern und andere Landesverbände mit dazu zu holen. Dann wird es bald dieses Willkommenspaket geben. Es wird diverse andere Sachen geben, aber wie gesagt, das muss man halt auf der Bundesebene mit 16 Landesverbänden absprechen, wenn solche zentralen Aktionen passieren sollen und Maßnahmen vorgenommen werden sollen. Und das ist nicht immer so einfach. Hey, ich glaube, diese Frage wurde ausführlich beantwortet. Das begrüße ich doch mal ausdrücklich. Und jetzt habe ich noch mal den BIM am Mikro. Ja, genau. Es ist weniger eine Frage als vielmehr so teilweise eine Bitte, die sich jetzt in diesem Fall allerdings nicht an Seko richtet. Der Bundesvorstand, der setzt sich ohne Zweifel dafür ein, für die ganze Partei und auch der gesamte Bundesvorstand. Und da kommt es ja ein Stück weit auch auf die Außenwirkung an. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass manche, die ein Amt haben, nicht so das Bewusstsein haben, dass sie auch eine Außenwirkung haben. Mit anderen Worten, nach meinem Geschmack ist es in der politischen Partei schon so, wenn jemand in einem Vorstand ist, dann sollte es sehr deutlich rüberkommen, dass er ein politischer Mensch ist. Und wenn er in so einer Funktion sich äußert, und zwar auch auf Nichtparteimedien wie beispielsweise Twitter, finde ich es persönlich jetzt nicht unbedingt zielführend, wenn das Verhältnis zwischen politischen Tweets und der Frage, wann jemand aufgestanden ist, welche Teesorte er trinkt oder welche Schminkkästchen er sich gekauft hat, so ein bisschen in einem Missverhältnis ist. Also so als eine gewisse Anregung, ist es nicht keineswegs so, der Bufo soll immer nur machen, aber er hat insofern auch eine gewisse Signalwirkung, was man kommuniziert und wie man es kommuniziert. In dem Fall geht es jetzt ums, das wollte ich mal loswerden. Gibt es da noch eine Antwort dazu oder nein? Ich nehme es demütig zur Kenntnis. Gut, dann nehmen wir das demütig zur Kenntnis. Ich kicke mal kurz die Frage in Zeile 24, glaube ich, können wir tatsächlich bereits als beantwortet sehen, oder? Mit Verlinkung und reingeschriebenen Zahlen. Außer die Gensek möchte dazu noch etwas nachtragen oder der stellvertretende Gensek? Also ich meine, ich habe ja den Link zu finanzen.piratenpartei irgendwie da reingeploppt. Also wer sich für aktuelle Mitgliedszahlen interessiert, der wird da auf jeden Fall immer fündig werden. Genauso wie zum aktuellen Finanzen-Gedöns. Ja. Jo, wenn du das eh reingeschrieben hast, dann passt. So, jetzt gucke ich mal kurz. Was rät der Bundesvorstand zu tun, wenn Piraten eigene Domains, Server etc. mit Piraten Namensgebung als Parallelstruktur zu offiziellen Landesverbandsstrukturen betreiben, mit Beispiel Domains drunter? Ja, das ist natürlich ein kleines Problem. Formal ist es so, dass wir als Partei das Recht haben, dass unseren Parteinamen niemand anders missbräuchlich verwendet. Wenn auf Domains Inhalte veröffentlicht werden, die unseren Regeln, unseren Vorstellungen, unseren Werten widersprechen, dann ist es relativ einfach, dagegen juristisch vorzunehmen. Zumindest gehe ich davon aus, dass die Prozesse, die da in der Vergangenheit beispielsweise um das Verwenden des Logos auf Plakaten erfolgreich geführt wurden, sich auch durchaus auf Domains übertragen lassen würden, weil das letztendlich ja genau der gleiche Sachverhalt, ein sehr gut vergleichbarer Sachverhalt ist. Im Zweifel würde ich aber dazu raten, eine E-Mail an vorstand@piratenpartei.de zu schreiben, den Sachverhalt dort kurz zu schildern und zu bitten, das entsprechend zu prüfen. Wir haben mit Carsten jemand, der unsere eingehenden E-Mails sehr gut im Auge behält, und wir haben in der Rechtsabteilung Leute, die das tatsächlich dann auch beprüfen können und eine entsprechend fundierte Aussage dazu treffen können, die weit über das hinausgeht, was ich hier von mir geben könnte. Ja, und auch mal abgesehen von der rechtlichen Bewertung, was da passiert, wenn da kritische Inhalte veröffentlicht werden unter solchen Domains, es ist halt einfach irgendwie Kacke, sorry. Wir kennen das ja jetzt schon aus langjähriger Erfahrung, dass irgendwie Leute privat irgendwelche Piraten-Domains für ihren VKV oder ihren KV oder ihre Ortsgruppe erstellen, und das dümpelt dann über Jahre ungepflegt oder irgendwie betrollt vor sich hin, weil es nämlich die Leute schon längst nicht mehr gibt und die ihre Domains vergessen haben und so weiter. Ich glaube, Piratendüren war das. Das war so ein ganz schönes Beispiel. Da hat jetzt irgendwie die CDU die Domain irgendwie übernommen von denen, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie Zirkus. Und das ist auch dann unglaublich schwierig, die entsprechenden Kreisverbände, die ihre E-Mails an sowas koppeln, dann in irgendeiner Kommunikationshierarchie innerhalb der Partei abzubilden, weil dann meistens auch irgendwie die Übergabe mit den Zugängen nicht klappt, wenn ein neuer Vorstand gewählt wird und so. Also es ist scheiße. Sorry. Entschuldigung. Ja, jetzt ist es schon 22.01 Uhr. Ich schließe jetzt mal auf jeden Fall die Rednerliste und frage den Bufo, falls ihr das noch kurz wollt und die Frage nicht zu lang ist, würde ich den Tariga noch rannehmen, weil er sich vor 22 Uhr noch ans Mikro gestellt hat. Klar, immer los. Tariga, du darfst. Ja, ich wollte nur gerade noch was sagen, weil das Thema gerade bei uns im Landesverband Saarland aktuell ist. Da hat sich jemand halt eine von den neuen Top-Level-Domains organisiert, also eine Saarland-Domain mit der Piratenpartei vorne dran, der uns da schön betrollt hat. Allerdings, was man da sagen muss, ist, dass Kostenrisiko, dass halt der Landesverband dann eingehen muss, wenn er dort dagegen klagen will, ist schon sehr hoch. Also im Moment liegt das Angebot, weil die Unterlassungserklärung nicht abgegeben wurde, vom Anwalt bei etwa 2.500 Euro. Und wenn man halt nicht weiß, ob der Beklagte halt tatsächlich flüssig ist, dann kommt das zuerst mal als Risiko auf einen zu. Und dann hat man zwar hinterher einen Titel, aber die Frage ist halt eben, ob man nicht auf seinen eigenen Kosten sitzen bleibt. Ja, nur das so als Anmerkung, weil wie gesagt, da bei uns im Moment was gerade am Laufen ist. Gut, dann würde ich an dieser Stelle jetzt das Ganze beenden. Wir sind 2 Minuten über der Zeit, ich habe die Rednerliste ja schon zugemacht. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch darum zu bitten, die Aufzeichnungen abzuschalten, euch allen einen schönen Abend zu wünschen und euch bis nächste Woche auch noch eine schöne Woche zu wünschen, sodass wir uns nächsten Montag in alter Frische hoffentlich wiedersehen. Halt, einen habe ich noch. Ich habe letzte Woche im Nachgang zu unserer Montagsmumble-Runde oder vorletzte Woche vielleicht sogar schon die Info oder die Nachricht bekommen, Geoffrey, dass du das sehr gut und sehr gelassen machst und ich wollte das an der Stelle mal öffentlich weitergeben. Danke, dass du das übernommen hast und dich hier jeden Montag hinstellst und für uns moderierst. Machst einen guten Job. Danke. Das höre ich gern. Ich habe ja immer als selbstkritischer Mensch eher schlechtere Wahrnehmung meiner eigenen Performance, aber Details. Danke sehr dafür. Und jetzt werde ich mir einen schönen Abend machen mit diesem Kompliment auf dem Weg. Alles klar. Ciao zusammen. Schönen Abend zusammen. Stefan, kann ich dich ganz kurz unter vier Ohren? Klar. Ach ja, genau. Und bis Freitag nehme ich an, Seko, oder? Ja, wir sehen uns in München. Easy. Also, bis bald. Dings hier nördlich von München. Keine Ahnung, wie das Kaffee ist. Ismaning. Ja, genau. Okay, Dabak, wo gehen wir hin? Da unten ist irgendwie was mit Zweiergespräch, ein bisschen weiter unten. Na gut, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. So, ich schließe mich dem an und auch dem Lob von Joffel und sage Tschüss. Macht's gut, bis bald. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.